Jan, lass uns noch mal kurz einen Blick auf Chingal, auf deine Heimat noch mal legen, in der Zeit davor. Du warst ja, warst ja 10 Jahre alt, als dieses Grauen über euch hinübergekommen ist. Wie war dein Leben vorher? Wovon war es geprägt? Woran erinnerst du dich besonders gerne?